Hallo, hallo, hallo, hallo. Ich bin Fliege. Ja, danke. Dankeschön. Ja, danke. So, jetzt können wir anfangen mit der Sendung, in der es heute um einen eigentümlichen Fall seltsamen Ost-West-Missverständnisses Ost-West-Befindlichkeit und dann natürlich um die alte leidige Frage Osten, Westen, Gräben, Mauern, Grenzen. Ja. Jeden soll als Gast dazu, als gewissermaßen ideeller Gesamtwestler. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist David. Guten Abend. Oskar nennt mich übrigens David. So, jetzt können wir anfangen. Ja. Ja. Also ich bin wie gesagt Westler. Und geht's prima. Genau, mir geht's prima und das ist genau das Problem. Aha. Ja. Erzähl mal. Also ich bin Westler und habe damit kein Problem. Aha. Nun gibt es aber Ostler, die ein Problem damit haben, dass ich Westler bin. Ah. Und damit, dass es mir prima geht. Dabei gibt es ja überhaupt gar kein Problem eigentlich. Du meinst, dass es für dich eigentlich kein Problem ist, dieses Ost-West-Problem? Es gibt ganz einfach kein Ost-West-Problem. Das heißt, für dich gibt es dann tatsächlich nicht so ein Ost-West-Problem. Ich habe als Berliner, sagen wir mal, auch kein Problem mit den Süddeutschen. Aber der Westberliner hat ja jetzt wahrscheinlich nicht so ein genuines Bedürfnis, sich dem Süddeutschen anzupassen, aber oder? Aber bestimmt noch eher als ein Oster die Bereitschaft hat, sich dem Westen anzupassen. Ah ja. Also der Westberliner geht auch schon mal in den Biergarten zum Beispiel. Wie oft warst du im Biergarten? Wie oft, was weiß ich. Das ist schon wieder so eine typische Ostfrage. Wie oft? Was ich eigentlich meinte mit der Frage ist, also ob die, sagen wir mal, in letzter Zeit, vielleicht im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren. Im letzten Jahr war ich im Sommer mindestens zweimal wöchentlich im Biergarten. Ja. Das soll mir erstmal in Ostern nachmachen. Siehst du noch so, so grundsätzliche, wie soll man das sagen, so ja. Vom Verhalten, vom Sprechen, vom Denken, von der Weltsicht so ja. Unterschiede, die längere Zeit möglicherweise auch noch anhalten werden, was Osten, Westen betrifft? Der Mensch verfügt ja über einen natürlichen Sozialneid. Ja. Der aus bekannten Gründen in der DDR nicht ausgelebt werden konnte. Ja, ja, ja. Was der Westler nun schmerzhaft zu spüren bekommt, ist die überschießende Kompensation dieses Defizits. Gab's so Situationen, wo du dich sofort als Westler hier outet gesehen hast? Nee, überhaupt nicht. Ah ja. Andersrum haben sich Ostfrauen bei mir immer sofort als solche geoutet. Aha. Ja, sehr stolz. Kann ich nur von abraten. Wie sah denn deine Konflikte oder Beziehung dann zu Ostfrauen aus? Grundsätzlich unbefriedigend. Ist klar, weil die Ostler besser küssen, oder? Weil es den Ostlerinnen einfach an Selbstvertrauen mangelt. Verständlich, oder? Das wegt sie meistens wieder als durchaus lernfähig einzustufen. Stimmt, ja. Das ist natürlich sehr pädagogisch gedacht. Man kann ja eine Frau nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen. Außer die Westdeutsche. Die kommt ja damit klar. Ja. Man wäre wohl auch ein Arschloch, wenn man da nicht zu differenzieren wüsste. Du triffst es. Was natürlich auch für Männer gilt. Nicht, ob ein Ostler oder ein Westler ist, sondern ob ein Arsch ist oder kein Arsch ist. So sieht's aus. Mit der, Dankeschön. Mit dem dann können wir dann ruhig ganz beruhigt die Sendung hier beenden. Wobei das Phänomen, dass es doch unterschiedliche Vergangenheiten, unterschiedliche Dankeschön. Lebenssituationen noch in der Gegenwart, unterschiedliche Danke. Erfahrungen, das kann man, glaube ich, nicht da mit einer Sprachregelung erledigen, wie man sagt, was sind die Ostler, so die Westler sagen. Arschlöcher oder nicht? Ja, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Schon ist die Sendung zu Ende. Tschüss. Tschüss.